Die Herrschaftsreligion setzt auf Überwältigung und Monumentalität, auf Heerscharen von Priestern und bombastische Tempel. In dieser polytheistischen Welt der vielen Götter bestehen aber auch noch die alten spirituellen Sphären fort, die Welt der Geister, der Magie, des Zaubers und einer Vielzahl schamanischer Techniken. Das ist bunt, alltagstauglich, nicht dogmatisch. Es wird mit allen experimentiert, was hilft und heilt. Wir haben es mit einer Religion von oben und einer Religion von unten zu tun. Nur die von oben, die Herrschaftsreligion, schreibt den Menschen vor, was sie zu glauben haben, wie sie leben sollen und was gut und böse ist. Die von unten, die Alltagsreligion, ist einfach da und versteht sich intuitiv von selbst. In der jüdisch-christlichen Welt kommt es zu dem, was man als religiöse und spirituelle Enteignung der Menschen beschreiben kann. Der ehemalige Staatsgott Jahwe, ein Vertreter der Religion von oben, wird zum einzig existierenden Gott. Für diesen neuen Monotheismus sind per Definitionem alle anderen Götter nicht existent und ihre Verehrung verabscheuungswürdiger Götzendienst. Damit wird auch die Sphäre der Alltagsreligion mit ihren Geistern, Ahnen, aber auch vielen mächtigen weiblichen Gottheiten als Aberglauben und Ketzerei bekämpft. Die Bibel hält die Repräsentanten der Religion von unten für todeswürdig. Jegliche Konkurrenz muss ausgemerzt werden. Die Menschen dürfen nur noch das glauben, was ihnen von oben vorgeschrieben wird. Der Gott der christlichen Kirche wird mit Unterstützung griechischer Philosophen und römischer Kaiser allmächtig, vor allem dogmatisch. Alle alternativen religiösen und spirituellen Praktiken werden verteufelt. Ob Heiden, Hexen, allzu beseelte Mystikerinnen, die Kirche verfolgt sie mit größter Brutalität. Der europäische Kolonialismus trägt das in alle Welt. Im Namen des christlichen Gottes wird animistischem Denken, wie gesehen, aller Orten der Krieg erklärt. Doch das ist ein Kampf gegen die menschliche Natur. Denn die setzt auch in übernatürlichen Dingen auf viele Akteure. Darum musste schon das Christentum mit Engeln und Teufeln, mit Dämonen und Legionen von Heiligen nachbessern. Unsere Natur verlangt zu allen Zeiten nach ihrem Recht. Deshalb bricht diese verdrängte und unterdrückte Seite heute wieder hervor. Kaum haben die Kirchen ihre Macht verloren. Mit dem wissenschaftlichen Fortschritt verschwindet das spirituelle Bedürfnis der Menschen beileibe nicht vollständig. Wie auch? Meldet sich hier doch unsere alte, animistische Natur. Längst existieren eine solche Vielzahl esoterischer, spiritueller, alternativ-religiöser Strömungen, dass Religionswissenschaftler von populärer Religion sprechen. Sie alle versuchen, die Welt erneut zum Sprechen zu bringen.